Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute Metropolenfantasie Ruhrstadt. Planspiele für einen Städteverbund im Revier. Eine Sendung von Volker Wagner und Verena Lutz. Also untereinander kämpfen wir wie die Berserker und nach außen wollen wir endlich eine Weltstadt werden. Das geht natürlich nicht, wenn man sich den neuen Bahnhof von Gelsenkirchen anguckt. Dann denkt man sich, wie kann hier je was Weltstädtisches aufkommen? Wir machen weiter klein, klein, das ist gar keine Frage, weil wir untereinander auch, wir wollen alle uns die Einwohner wegjagen. Ne? Aber nach außen hin möchten wir gerne durch Olympia oder solche Riesenaktionen eine große Gemeinschaft sein. Sind wir ja, fliegen Sie mal über Ruhrgebiet, sehen Sie keine geografische Grenze. Die wird ja nur produziert von den Oberbürgermeistern, aber nicht vom Volk selbst. Ne? Der Essener Kabarettist Ludger Strattmann ist Experte für das Denken und Fühlen seiner Mitmenschen zwischen Duisburg und Dortmund, Recklinghausen und Mülheim. In Europas größtem und am dichtesten besiedelten Ballungsraum leben 5,5 Millionen Ruhris, wie Strattmann sie nennt. Gerade raus und bodenständig, aber voller Komplexe. Der Wandel des Reviers vom kohlebefeuerten Wirtschaftsmotor zum Wohnzimmer der Arbeitslosigkeit hat am Selbstbewusstsein gezehrt. Spitzenplatz im Revier ist Monat für Monat Gelsenkirchen mit knapp 16% Arbeitslosen. Doch das gebeutelte Ruhrgebiet hat noch einen Joker in der Hand: Kraft durch Gemeinsamkeit. Vor 3 Jahren ließen die Oberbürgermeister von Gelsenkirchen und Oberhausen eine Metropolenfantasie aufleben. Oliver Wittke, CDU, und Burkhard Drescher, SPD, wollen die Region in die Liga der Großen und Glänzenden einreihen, wie London und Paris. Ihre Vision einer großen Ruhrstadt ist nicht ganz neu. Das gemeinsame Raumschicksal, dieses enge Zusammenliegen dieser Städte, bringt immer wieder dieses Thema auf die Tagesordnung. Macht es denn nicht Sinn, daraus eine gemeinsame Stadt zu machen? Wobei dann die meisten Menschen die schreckliche Vorstellung haben, eine Riesenstadt mit 5 Millionen oder 6 Millionen Einwohnern, die zentral regiert wird. Das muss überhaupt nicht der Fall sein. Man kann sich sehr wohl dezentrale Organisationsformen vorstellen und gleichwohl sehr viel effektivere als heute. So schlummert das größte Potenzial des Ruhrgebiets noch immer ungenutzt, meint Klaus Wermker, Leiter des Essener Büros für Stadtentwicklung. Würden die Ruhrkommunen ihre Stärken in einen Topf schmeißen, wären sie unschlagbar. Doch Kooperation müssen sie erst mühsam lernen. Und die Zeit drängt. Wenn's meinst, du hättest noch Zeit, dass du so viel Zeit vertun kannst, bist du bekloppt, das ist nicht wahr, du hast es eilig. Wir müssen diese Dinge auf die Beine kriegen in den nächsten Jahren, sonst fällt die Region Ruhrgebiet weiter zurück. Es gibt unterschiedliche Identitäten in diesem Ruhrgebiet, die man beachten muss. An eine Verschmelzung im mittleren Ruhrgebiet könnte ich vielleicht glauben, aber nicht an eine Verschmelzung des Ruhrgebietes insgesamt. Gerade im Ruhrgebiet wird sehr häufig der Fehler gemacht, Kooperation mit Nächstenliebe zu verwechseln. Dass das Thema Ruhrstadt schon 1920 im Preußischen Landtag thematisiert wurde. Das Ruhrgebiet hat eine lange Tradition im Kirchturmsdenken. Um dieses endlich zu überwinden, da musste die Not halt sehr groß werden. Oft brauchte Zeit, bis dat weiß, wat du willst und wie du hinkommst. Bist du dann da, ist es klar, ist es besser als wir zwar. Und der Blick in die Vergangenheit zeigt vor allem eins. Im Revier hat der Konkurrenzkampf Tradition. Manchmal denke ich, es hat was mit diesem alten Spruch zu tun, die Liebe zur Verwandtschaft wächst im Quadrat zur Entfernung. Wenn man einander so ganz nahe ist, hat man natürlich auch tatsächlich Probleme, seine eigene Identität zu wahren, sich abzugrenzen in dieser großen Städtelandschaft. Das ist vielleicht der psychologische Aspekt. Der andere hat knallharte ökonomische Ursachen. Früher haben die Menschen, die in den Städten das Sagen hatten, das große Montankapital dafür gesorgt, dass es keine Lohnkonkurrenz geben konnte. Die Menschen waren nicht so mobil wie heute. Die sind nicht ins Auto gestiegen und eben rübergefahren, wo sie 2 Pfennig pro Schicht mehr kriegten, sondern sie mussten mit der Straßenbahn fahren. Deswegen haben wir dafür gesorgt, dass die Straßenbahnen vor der Stadtgrenze enden und eine andere Spurbreite hatten, damit genau das nicht passieren konnte. 4 Landkreise, 11 Städte und darüber noch einmal 3 Regierungsbezirke. Allesamt Fürstentümer mit Autonomieanspruch. 40 Jahre Strukturwandel haben das noch verstärkt. Egoismus zum Überleben. Die Städte graben sich gegenseitig das Wasser ab. Als sich der Autobauer BMW an der Ruhr niederlassen wollte, schubsten und drängelten die Städte wie zankende Geschwister. Den Bayern wurden die Eifersüchteleien zu bunt. Sie sagten dankend ab. Immer wieder bestätigte sich, die Ruhrstadt ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und ein Schreckgespenst für die, die sich Souveränität offensichtlich leisten können, wie Dortmund und Duisburg. Die beiden SPD-Oberbürgermeister Gerhard Langemeier und Bärbel Zieling schauen vom Revierrand aus hochmütig auf ihre eingekesselten Nachbarn. Denn sie haben noch ein Hinterland. Früher gab es hier die Gemeinsamkeit der alles dominierenden Montanindustrie. Aber die wirtschaftsstrukturelle Entwicklung hat diese Einheitlichkeit aufgelöst. Darauf braucht man entsprechende Konzepte. Wir haben sie in Dortmund. Wir setzen sie erfolgreich um. Wir haben es bereits geschafft, die Hälfte der Beschäftigungslücke wieder zu schließen. Die Einwohnerzahl steigt, die Beschäftigtenzahl steigt, die Zahl der Unternehmen steigt. In Essen sieht das anders aus. Der Himmel meint es gut mit uns, er ist nicht mehr so grau. Nicht nur für die Schalker ist der Lang schon königsblau. Für mich ist Ruhrstadt so etwas wie eine Zwangsfusion von BVB und Schalke. Ich bin ein Junge aus dem Ruhrgebiet. Der Begriff Ruhrstadt hat eine Diskussion ausgelöst, in der sich einige kleinere Ruhrgebietsstädte im Zentrum des Ruhrgebietes positiv zu diesem Begriff geäußert haben, aus ihrer Interessenlage wiederum verständlich. Gerhard Langemeier spielt im Poker um ein engeres Zusammengehen der Revierkommunen den bösen Buben, zumindest aus Sicht der Ruhrstadt-Visionäre. Man könnte historisch anfangen und sagen, als ehemals freie Reichs- und Hansestadt Dortmund hat jahrhundertelang die Stadt verstanden, sich gegen eine rheinische Übermacht zu verteidigen. Und insofern macht es auch jetzt keinen Sinn, die Eigenständigkeit abzugeben. Der Griff in die Geschichtskiste ist beim SPD-Stadtoberhaupt nur einer von vielen Abwehrreflexen. Dortmund ist größer, liegt an der Grenze des Ruhrgebiets günstiger und hat auch bessere ökonomische Perspektiven. Deshalb muss es zur Rettung der eigenen Zukunft nicht im Ruhrstadtkonzert der Habenichtse mitspielen. Denn der Begriff Ruhrstadt erzeugt den Eindruck, es ginge um eine kommunale Neugliederung mit einem zentralen Rathaus in Essen. Und da kann ich eben nicht erkennen, dass für die Dortmunder Bürgerinnen und Bürger daraus eine Verbesserung entstehen würde. Essen ist ein Reizwort für den eher leisen Rathauschef. Im ewigen Fingerhakeln um die Pole Position im Revier werden in der Westfalenmetropole, wenn es um die Einwohnerzahl geht, schon mal einige hundert chinesische Gastmonteure mitgerechnet. Hauptsache Essen liegt hinter Dortmund. Nicht nur im Fußball spielt die Stadt Champions League. Auch sonst sieht sich der ehemalige Stahl- und Bierstandort auf Augenhöhe mit den großen Metropolen. Die Stadt gewinnt neue Einwohner. Das fällt auf im Revier, denn der Trend ist genau umgekehrt. Bis 2015 verliert das Revier rund 350.000 Bewohner. Jenseits der Ruhrgebietsnorm sind auch der Anstieg bei den Arbeitsplätzen sowie die Neuansiedlung von Unternehmen. Die Zukunft Dortmunds hat auch schon einen Namen. Dortmund-Projekt, kleingeschrieben, wie üblich in der Informatikbranche. Bis 2010 sollen 70.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Bei so viel Perspektive fehlt Gerhard Langemeier schlicht die Einsicht, enger mit den westlichen Nachbarstädten zusammenarbeiten zu sollen, etwa mit Gelsenkirchen oder Oberhausen. Beide gehörten zu den ersten, die nach der Ruhrstadt riefen. Und dafür haben sie auch einen Grund, meint Langemeier. Die Rolle der beiden Städte ist eine völlig andere als die Dortmunds. Sie sind im Grunde darauf angewiesen, dass andere ihre Schulden bezahlen. Dortmund ist in der Lage, aus eigener Kraft die Entwicklung zu meistern. Kooperation ist ein mühsames Geschäft. Die Metropolenvision Ruhrstadt wurde fürs Erste fallen gelassen. Stattdessen haben Nachbarstädte im ganz Kleinen damit begonnen, bei einzelnen Projekten zusammenzuarbeiten. Städteregion Ruhr 2030, so lautet der neue Arbeitstitel. Und tatsächlich gibt es inzwischen erste Annäherungen. Sowas wie die Vertreibung von BMW soll nicht noch einmal passieren. Helga Sander vom Planungs- und Baudezernat der Stadt Mülheim arbeitet zusammen mit der Nachbarstadt Essen an einer gemeinsamen Vermarktung von Gewerbegebieten. Essen hat den Kruppgürtel, das ist klar. Mülheim hat wenig Flächen. Wir haben aber dafür hochattraktive Flächen im kleinen Bereich. Und keine Stadt hat für jedes Unternehmen den optimalen Standort. Und dann haben sich einfach die Städte Essen und Mülheim als erstes auf den Weg gemacht, sprich der Kollege Zierold und ich, und haben versucht, eine Fläche ausfindig zu machen, auf der ein interkommunales Gewerbegebiet errichtet werden kann. Und wir waren doch sehr überrascht, dass unsere Wirtschaftsförderungsgesellschaften dies sofort aufgegriffen haben und wir nun dabei sind, ganz konkret diese Fläche gemeinsam zu entwickeln. Das will Rainer Rehbein vom Unternehmerverband Ruhr Niederrhein schon lange. Er kann nur den Kopf schütteln, wenn er an das Potenzial der Ruhrstädte und zugleich an ihren Starrsinn denkt. Rehbein bleibt pessimistisch angesichts der guten Absichtserklärungen zu interkommunalen Gewerbeflächen. Beispiel zwischen Bielam und Essen, da gibt es den Flughafen, darum herum gibt es mögliches Gewerbegebiet. Beide Städte haben sich noch nicht entscheiden können, ob sie denn diesen Geschäftsflughafen weiter aufrechterhalten wollen. Sie haben sich beide nicht entscheiden können, nicht einmal für sich, ob sie dort Gewerbe ansiedeln wollen. Und schon mal gar nicht zusammen. Die Stadt Essen baut dort jetzt einen Großparkplatz für 5000 Fahrzeuge für die Messe. Und die Stadt Mülheim guckt zu und sagt, so hätten wir das aber eigentlich gar nicht gerne. Diese beiden Städte müssen sich ganz dringend zusammensetzen, um vielleicht den wichtigsten Punkt zwischen diesen beiden Kommunen in Ordnung zu bringen. Stattdessen ist der Streit schon in der zweiten Runde. Jetzt geht es darum, ob der sogenannte Verkehrslandeplatz zum Geschäftsflughafen aufgewertet wird. Essen sagt nein, Mülheim bekräftigt seinen Willen dagegen per Ratsbeschluss. Das Problem liegt sehr oft in den Rathäusern, muss man sagen. Da geht es um Erbhöfe. Der eine Planungsdezernent möchte nicht so gerne sich reinreden lassen von dem Planungsdezernent der Nachbargemeinde. Zusammenarbeit über Stadtgrenzen hinweg war bislang eben nicht vorgesehen. Diese bislang unüberwindbaren Grenzen weichen erst im Rahmen des Projekts Städteregion Ruhr 2030 langsam auf. Nicht ganz unwesentlich dabei, das Projekt wird vom Bund mit 1,6 Millionen Euro gefördert. Da kann man schon mal über eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit nachdenken. Ich habe mit den Heinzviertel zusammen einen Golfplatz bei uns in eine Kleingartenanlage konzentriert. Golf, nicht Minigolf. Pass auf, Abschlag ist bei mir in der Parzelle. Dann spielst du über die Parzelle von den Reinhold Schwalzig und den Uwe Kampmeier weg in die Parzelle von den Heinz Viertel. Da ist das Green mit das Loch. Da ist ein 15er Abflussrohr aus der Gästetoilette, habe ich da im Boden gestanden. Geht doch, wenn auch noch nicht so richtig. Aber für Ruhrverhältnisse sind diese Kooperationsbestrebungen fast schon revolutionär. Wenn auch aus der Not heraus, sagt Klaus Wermker vom Essener Stadtentwicklungsbüro. Ein Teil davon ist Krisenbewältigung. Wir haben ausdrücklich ein Handlungsfeld, um Haushaltseffekte zu erzielen. Aber wir haben natürlich auch andere und wir haben die bewusst ausgewählt, das ist ja auch klar. Wir haben beispielsweise das Projekt Ruhrtal mit drin und es geht darum, die touristische Qualität des Ruhrtals zu entwickeln. Das ist eines der schönen Themen und die Bewältigung unserer Probleme besteht darin, genau das eine zu tun, nämlich unsere Potenziale zu entwickeln und das andere zu tun, die Brände zu löschen, die wir gerade erleben. Ein Brandlöschen muss das Ruhrgebiet vor allem beim Thema öffentlicher Personennahverkehr. 14 Verkehrsverbünde treiben hier ihr Unwesen. Dabei sollten sie eigentlich alle auf eine Stimme hören, auf die des VRR, des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr. Ein gigantisches Unternehmen mit über 11.000 Haltestellen und Bahnhöfen. Entsprechend unübersichtlich läuft der Betrieb. Jede städtische Verkehrsgesellschaft fährt ihre eigene Taktfolge, betreibt eigene Gleisanlagen und hat eigene Fahrzeuge. Innerhalb der Kommunen klappt der Transport mit Bussen und Bahnen so gut wie in Frankfurt oder München. Doch kaum ist die Stadtgrenze in Sicht, wird es provinziell. An der Demarkationslinie zwischen Bochum und Gelsenkirchen ist Endstation für Straßenbahnen, hüben wie drüben. Die Spurbreiten sind verschieden. Und so pendelt ein Bus im Nahverkehrsniemandsland, typisch fürs Ruhrgebiet. Doch was jahrzehntelang undenkbar war, wird jetzt vorsichtig angepackt. Mülheim, Essen und Oberhausen taten sich zusammen, um eine gemeinsame Verkehrsgesellschaft zu gründen. Irgendwie bleibt aber doch noch jede Stadt autonom. Essens Stadtdirektor Horst Zierold. In den Städten, auch in Essen, gibt es dann noch eine Infrastrukturgesellschaft. Das sind die, die die Gleisanlagen haben, auch Verkaufsstellen haben und so weiter. Diese Facilities bleiben bei den Städten. Die Betriebsgesellschaften sind die, die fahren. Das sind die Fahrer der Straßenbahn, die Busse und so weiter. Das heißt, das ganze Fahrgeschäft wird von den Städten dann gemeinsam in einer Gesellschaft gemacht und die Kapazitäten, die vorhanden sind, werden in diese gemeinsame Gesellschaft überführt. Auch bei den Fahrzeugen ein entschiedenes Vielleicht. Die Straßenbahnen bleiben bei den Städten, die Busse werden Eigentum der gemeinsamen Betriebsgesellschaft. Das Verkehrsproblem ist ein Ärgernis für alle Metropolenträumer im Revier. Genau aus diesem Grund will Gerd Wilamowski, Direktor des Kommunalverbands Ruhrgebiet, seine Organisation als zentrales Steuerungselement für die Region stärken. Denn jede Bemühung, auch das Ruhrgebiet als Metropolregion aufzubauen, muss scheitern, wenn das Verkehrssystem nicht metropolgerecht aufbereitet wird. Eigentlich eine klassische Aufgabe für den KVR. Doch der steht seit Jahren in der Diskussion und soll nun reformiert werden. Im Herbst will der Landtag das entsprechende Gesetz verabschieden. Der neue KVR soll dann ab kommenden Jahr als Klammer für die Städte und Kreise zwischen Hamm und Duisburg fungieren. Und zwar mit mehr Kompetenzen als bisher. Der Kommunalverband Ruhrgebiet ist eine Geschichte für sich. Sein Vorgänger, der Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, wurde schon 1920 gegründet. Seine Aufgabe war klar umrissen. Er sollte die wild wuchernden Zechenstädte mit Verkehrswegen und Grünanlagen ausstatten. Heute wird der KVR von vielen Revieroberbürgermeistern nur noch als bürokratische Geißel empfunden, neben drei Regierungspräsidenten und der Landesregierung. Es ist ganz wichtig, dass wir eine einheitliche Planungskompetenz im Ruhrgebiet haben. Diese Planungskompetenz hatte der Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk. Dies ist beispielsweise wichtig für die Nord-Süd-Verbindung, die ja nicht funktionieren. Im Ost-West-Bereich funktioniert das, weil über den Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk tatsächlich auch diese Straßen gebaut werden konnten wegen seiner Planungskompetenz. Der neue KVR soll zum Beispiel für die Kommunalplanung Gewerbeflächen, öffentlicher Nahverkehr und überörtliche Straßen zuständig sein. Das zwingt zum Konsens, freuen sich die KVR-Reformer. Weiterreichende Strukturänderungen im Revier scheiterten schon vor Jahren. Der Versuch, aus den insgesamt drei Regierungsbezirken Düsseldorf, Arnsberg und Münster, die für das Ruhrgebiet zuständig sind, einen großen Ruhrgebietsbezirk zu schmieden, wurden schon im Stadium erster Vorüberlegungen zerschlagen. Wer will schon einen Superbezirk Ruhrgebiet mit 5,5 Millionen Einwohnern? Zu mächtig, ergo politisch zu unkalkulierbar, lautet die inoffizielle Ablehnung der Debatte um die Verwaltungsstrukturreform. Das erinnert im Kern an Kaiser Wilhelm II., der in der damaligen Kohle- und Stahlregion weder Universitäten noch Kasernen wollte. Immer getreu dem Motto, das Ruhrgebiet verwaltet man als quasi Kolonie, am besten aus der Ferne. Das fördert das Selbstbewusstsein der Reviermenschen nicht gerade. Immer noch leidet der Ruhri unter kleinbürgerlichen Komplexen. Der Aufbruch zur Metropole fällt deshalb schwer. Welteroberer sind die Bochumer und Castrop-Rauxeler nicht gerade, eher ausgeprägt heimatverbunden. Für Kabarettist Ludger Strattmann ein Sonderfall unter deutschen Landsmannschaften. Wir haben ein wirkliches Problem, über unsere Grenzen hinauszugehen. Wir mussten uns immer rechtfertigen, der Himmel ist dreckig im Ruhrgebiet und das stinkt da und keiner will da wohnen und keiner will da hin. Wir haben immer so mit diesem einerseits kleinbürgerlichen Bergmann, der unter Tage früh starb und viel hustet und der dreckigen Wäsche und also wir haben immer mit diesem Dreck eigentlich gelebt, ne? Und wollen jetzt nach außen auch klar machen, Mensch, das ist doch gar nicht mehr so, ist ja auch nicht. In Düsseldorf ärgern sie die Bottropper, Gelsenkirchener und Wattenscheider gern und häufig. Was ist der aufregendste Ort im Ruhrgebiet? Richtig, die Autobahnauffahrt nach Düsseldorf. Der Schenkelklopfer für die Urbanen aus der schicken Landeshauptstadt hat Hintersinn. Im Revier bleiben kleine Leute gerne klein. Auch das ein Handicap auf dem Weg zur Ruhrmetropole. Hier kamen die eben dann wirklich als ganz kleine Leute. Und da bleiben die dann auch ein oder zwei Generationen, ne, bis sie sich so richtig auch so emotional so rausmalocht haben und gesagt haben, mir steht die Welt offen. Die haben Angst gehabt, die haben Angst, sich außerhalb von Bottrop zu bewegen. Da war Essen schon so was wie eine Weltstadt. Ne? Der Ruhri ist so ein bisschen ein ängstlicher. Man muss halt auch aus diesen familiären Geschichten immer sehen, dass die alle so ein bisschen fremdenängstlich sind. Hier bleibt keiner fremd. Weil ihr jeder jeden kennt, hier sind die Leute keck, haben's Herz am rechten Fleck. I was made in Ruhrpott, ich komm aus dem Ruhrgebiet, dem schönsten Fleck der Welt. Das war Hintergrundpolitik. Heute Metropolenfantasie Ruhrstadt. Planspiele für einen Städteverbund im Revier. Eine Sendung von Verena Lutz und Volker Wagner. Redaktion Brigitte Helfer. Morgen im Hintergrund Politik zwischen Traditionalismus und verordneter Moderne. Algeriens Kampf gegen den islamistischen Terror. Es folgen die Nachrichten, danach die Kommentare.